Kollege ist am Mike, also schreit tapatapa! Tapatapa! Boom, Schakalaka, Leute, ruft tapatapa! K.O. Doppel-Elegia ja, ist es tapatapa! Kollege gegen Vito Vitality. Runde 2. Pass auf, Nigga. Okay. Yeah. Ah. Yeah. Ich komm im silbernen Benz und du bist stiller wie Ben. Deine Kindergang kennt mich, ich bin Killer wie Cam. Du bist behindert, ich zerstücke dich jetzt. Skalpiere dich und du trägst nur noch Mütze wie Ben. Ich bin der Inbegriff von Ghetto und Street, Mann. Kid nach dieser Runde will mich Fabulous featuren. Nach dieser Runde will dich niemand mehr kennen. Du trägst kein Schwarz, ey, du bist schwul und trägst lila wie Cameron. Vito ist nicht Street, du bist ein Nicht auf der Straße. Ein kleiner Fisch und das war's, Bitches nennen mich nur der Pate. Was, Gangster, du bist Vito Vitality. Kommst aus irgendeinem Kampf und machst auf Sido wie Jeremy. Sieh, die Bullen jagen mich, sie kommen mit Schäferhunden. Ich war öfter hinter schwedischen Gardinen als Ikea-Kunden. Und du willst mir was erzählen von Knast und Ehre. Doch trägst Lack und Leder wie die Aguilera. Ich bin real, ich hab die Uzi im Koffer. Und du bist nur ein Großmaul wie Julia Roberts, Kid. Wen interessiert, ob du auf Heroin drauf warst? Du warst auf dem Edge, dass ich dir viel zu teuer verkauft hab. Und ich gebe dir noch einen Tipp, Kid, du solltest an deiner Double Time üben. Denn so wird das leider wohl nicht, du verschluckst die Silben, als wären sie Spermatozyt. Und du irgendwie kann man da gar nichts verstehen. Denn du schaust dir irgendeine Scheiße zurecht, die keiner Sinn hat und keiner versteht. Aber sogar die Rückrunde 1 hier noch besser, Kid. Ich bin ein Drug Dylan, Cop Killin' Dog. Und schlafe nie ohne AK unter dem Kopfkissen. Ich gebe dir ein, zwei Punches voll in die Rippen und du gehst als Mathe-Ass durch, wegen der komplizierten Brüche.